friends. Hallo Freunde. What are we going to talk about? Worüber sprechen wir heute? Well, we always talk about what others tell us to talk about. Wir sprechen immer über das, was andere uns auftragen. That's our life, isn't it, Daniel? Das ist unser Leben, nicht wahr, Daniel? Until we had people that we employ, we could do whatever we wanted. Bevor wir Angestellte hatten, konnten wir tun, was immer wir wollten. But that time is over. Aber diese Zeit ist vorbei. Others tell us what to do. Nun sagen uns andere, was wir tun sollen. Don't worry, we agree. Keine Sorge, wir stimmen damit überein. So they suggested to talk about this subject. Sie haben vorgeschlagen, dass wir über folgendes Thema sprechen. What would you do if it would be your last day of life? Was würdest du tun, wenn dies der letzte Tag deines Lebens wäre? Actually, when she told me to talk about this, als sie mir sagte, dass ich darüber sprechen soll, I thought that video only takes me 10 seconds. Dachte ich, dieses Video dauert nur 10 Sekunden. Here's what I would do. Hier ist, was ich tun würde. Exactly what I'm doing. Genau das, was ich tue. We can already finish the video. Wir könnten das Video schon beenden. Because that's the truth. Denn das ist die Wahrheit. I would not change anything in my life. Ich würde nichts in meinem Leben ändern. Not one thing. Nicht eine Sache. Jesus would walk into the studio right now. Wenn Jesus jetzt ins Studio kommen würde, if he would say, Reinhard, tomorrow morning I will come back. Und sagen würde, Reinhard, morgen früh komme ich zurück. Your last day on earth. Das ist dein letzter Tag auf der Erde. So spend it wisely. Also verbringe ihn weise. I would not change anything that I am doing. Dann würde ich nicht eine Sache ändern, die ich tue. And I tell you why. Und ich sage dir warum. Well, maybe that's why. Vielleicht ist das der Grund. Because I was already dead. Ich war bereits tot. I was already in heaven. Ich war bereits im Himmel. I could already look back on my life on earth that I've lived until then. Ich konnte bereits auf mein Leben auf der Erde zurückschauen, das ich bis dahin geführt hatte. But honestly, think about this. Aber ehrlich, überleg das doch. If you honestly have to say, wenn du ehrlicherweise zugeben musst, if Jesus would come back tomorrow, wenn Jesus morgen zurückkommen würde, and this would be my last 24 hours on earth, und dies deine letzten 24 Stunden auf der Erde wären, and I would change this, change that, change the other, und du dies und das ändern würdest, you know what it means? Weißt du, was das bedeutet? It means that you're not ready for the return of Jesus. Dass du nicht bereit für die Wiederkunft Jesu bist. And that's a scary thought. Und das ist ein erschreckender Gedanke. So you have to ask yourself this question, what would I change? Deshalb musst du dir die Frage stellen, was würde ich ändern? See, once I understood eternity, als ich begriff, was Ewigkeit ist, once I understood that heaven is really what we've been created for, not earth, und ich erkannte, dass wir eigentlich für den Himmel geschaffen sind und nicht für die Erde, once I understood that the center and the purpose of our whole life is a person that's called Jesus. Als ich begriff, dass das Zentrum und der Zweck meines ganzen Lebens eine Person namens Jesus ist. That means from that moment on I had to change my life and I did. Bedeutete dies, dass ich von diesem Moment an mein Leben verändern musste und das tat ich. So this is why I've learned to understand that we've been created for Jesus and we've been created for eternity. Deshalb habe ich gelernt, dass wir für Jesus geschaffen wurden und wir wurden geschaffen für die Ewigkeit. So I don't do things lightly. Deshalb tue ich Dinge nicht leichtfertig. I don't live my life carelessly. Ich lebe mein Leben nicht nachlässig. Because if I do, I have to always wonder, what would happen if Jesus would actually come back now? Wenn ich das tun würde, müsste ich mich immer fragen, was passieren würde, falls Jesus jetzt tatsächlich zurückkommt. You know, in a sense, I'm very blessed. In gewisser Hinsicht bin ich sehr gesegnet. Because when I did die, Jesus gave me the opportunity to come back on earth. Denn als ich starb, gab Jesus mir die Chance, zurück auf die Erde zu kommen. But that's not normal. Aber das ist nicht normal. Think about this. Überleg dir das. If it will be your last day on life, you can't go back and fix what you've done wrong. Wenn dies dein letzter Tag des Lebens wäre, dann könntest du nicht zurückgehen und Dinge korrigieren, die du falsch gemacht hast. You have to now live with how you've spent your life on earth, continue living it that way in eternity. Du müsstest nun damit leben, wie du dein Leben auf der Erde verbracht hast, und du müsstest auf diese Weise in der Ewigkeit weiterleben. We have very incredible things in the Bible about this. Es gibt viele wunderbare Aussagen darüber in der Bibel. For instance, zum Beispiel, the Bible is very clear that the return of Jesus will actually be two different perspectives. Die Bibel sagt ganz klar, dass die Wiederkunft Jesu aus zwei verschiedenen Perspektiven erlebt werden wird. You know, I was at the airport just recently. Kürzlich war ich am Flughafen. I had to fly with my family to Guyana to be at a wedding. Ich musste mit meiner Familie nach Guyana fliegen, um bei einer Hochzeit zu sein. And they shut down the whole airport because a plane caught fire. Und sie haben den ganzen Flughafen geschlossen, weil ein Flugzeug in Brand geraten war. That was a mess. I mean, a mess. Es war ein Chaos, wirklich ein Chaos. You know, people trying to get out of the airport. I mean, people fighting, people angry. Leute versuchten, aus dem Flughafen rauszukommen. Andere stritten miteinander und waren wütend. I told them, I have to go to a wedding and I'm supposed to do the wedding, you know, make the wedding. Ich sagte den Leuten, Ich muss zu einer Hochzeit gehen und ich soll die Trauung auch halten. Well, I actually got late and I quickly had to tell Matthäus, Matthäus, you have to do it. Aber nun kam ich zu spät und ich musste schnell Matthäus Bescheid geben und sagen, Matthäus, du musst sie halten. But there's nothing you can do, you're stuck. Doch ich konnte nichts tun, wir steckten fest. So I was there in line to finally, when the airport reopened, to put me in another plane. Als der Flughafen wieder öffnete, stand ich in der Schlange, um ein anderes Flugzeug zu erwischen. And unfortunately, the people in Brazil, you have to wear masks again. Und leider muss man in Brasilien wieder Masken tragen. So I'm in line and then suddenly a guy says to me. Ich stand also in der Schlange und plötzlich sagte ein Mann zu mir. I didn't recognize your face because you're wearing a mask, but I recognize that voice. Ich habe dein Gesicht nicht erkannt, weil du eine Maske trägst, aber ich erkenne diese Stimme. Are you Reinhard? Bist du Reinhard? I said, I am. Ich sagte, der bin so ich. We began to talk. Wir fingen an, miteinander zu reden. You know, and then we began to talk about the coming of Jesus. Und dann fingen wir an, über die Wiederkunft Jesu zu sprechen. Another guy was standing next to him and he was listening in. Und ein anderer Mann stand neben mir und hörte zu. And he said, well, the Bible says that Jesus will come back like in a blink of an eye. Und er sagte, die Bibel sagt, dass Jesus plötzlich in einem Augenblick zurückkommen like wird. Like a thief in the night. Wie ein Dieb in der Nacht. And I said, but that's not the whole truth. Ich sagte, das ist nicht die ganze Wahrheit. There are actually two perspectives about how Jesus will come back. In Wirklichkeit gibt es zwei Perspektiven, wie Jesus wiederkommen wird. Think about this. Überleg dir das. For those who are not ready, he will come back like a thief in the night, like a blink of an eye. Für diejenigen, die nicht bereit sind, wird er zurückkommen wie ein Dieb in der Nacht in einem Augenblick. But for those who are ready and waiting for him. Aber für diejenigen, die bereit sind und auf ihn warten. For those who consciously live every day like today could be my last day on this earth. Für diejenigen, die jeden Tag in dem Bewusstsein leben. Heute könnte mein letzter Tag auf dieser Erde sein. Für diese Menschen wird er nicht wie ein Dieb in der Nacht zurückkommen. He will come back like a beautiful bridegroom picking up the bride. Er wird zurückkommen als wunderschöner Bräutigam, der seine Braut abholt. Think about this. Denk doch mal. Daniel getting married to Analicia. Daniel wird Analicia heiraten. He will not wake up one day. Er wird nicht eines Tages aufwachen. What happened? Und sagen, was ist passiert? There is a woman in a wedding dress. Da steht eine Frau in einem Hochzeitskleid. I mean, how did we get to this place? Wie ist das denn geschehen? No, they both are ready, prepared, anxious for that moment. Nein, die beiden sind bereit, vorbereitet und sehnen sich nach diesem Moment. Fact, long time before, they live every day anxiously preparing for that special moment. Genau genommen bereiten sie sich schon seit langer Zeit sehnsüchtig auf diesen besonderen Moment ihres Lebens vor. Christians are supposed to live like this. Christen sollten auf diese Weise leben. If you don't live the way that Jesus is your beloved bridegroom and today he might come and get you. Wenn du jedoch nicht so lebst, als ob Jesus dein geliebter Bräutigam ist und heute der Tag ist, an dem er dich holen könnte. So think about it. Dann denk darüber nach. You know, the bridegroom is excited to get the bride and the bride is excited for the bridegroom to get her. Der Bräutigam ist hoch erfreut, weil er die Braut bekommt und die Braut ist hoch erfreut, weil der Bräutigam sie holt. It would not make any sense. Es macht überhaupt keinen Sinn. Any bride in the world. Wenn irgendeine Braut auf der Welt. Would say, oh, actually, if I would have known that tomorrow is my wedding day, I would have done things very differently. Sagen würde, oh, wenn ich gewusst hätte, dass morgen mein Hochzeitstag ist, dann hätte ich viele Dinge anders gemacht. If I'd known that it would be my last single day on earth, I would not have lived like that. Wenn ich gewusst hätte, dass es mein letzter Tag als Single auf der Erde ist, dann hätte ich nicht so gelebt. Yet Christians are like this. Doch Christen sind genauso. Christians said, man, actually, if I think that today would be my last day, I would do things differently. Sie sagen, wenn ich darüber nachdenke, dass heute mein letzter Tag sein könnte, würde ich Dinge anders machen. That means you're not even ready for your bridegroom. Das bedeutet, du bist nicht bereit für deinen Bräutigam. For me, Jesus is not gonna come like a thief. Für mich wird Jesus nicht wie ein Dieb kommen. I'm expecting him. Ich erwarte ihn. This is why there is nothing, and I can honestly say that nothing that I would do differently. Deshalb gibt es nichts, und ich kann das ehrlich sagen, es gibt nichts, was ich anders machen würde. Let's imagine. Nehmen wir mal an. Just imagine that this afternoon I've planned a special surprise for Debbie. Dass ich heute Nachmittag eine besondere Überraschung für Debbie geplant habe. I haven't because I have to record the whole day here. Ich habe nichts geplant, denn ich bin heute den ganzen Tag lang im Studio. Just imagine I planned a special afternoon with her. Aber nehmen wir einfach an, ich hätte einen besonderen Nachmittag mit Debbie geplant. Go on a date. Ich möchte mit ihr ein Date haben. Eine Partnermassage genießen, das ist etwas, was wir wirklich genießen. Nicht überall, sondern an diesem speziellen Ort hier in Sao Paulo. Then we go and have a nice meal together. Und dann gehen wir aus zu einem gemeinsamen Abendessen. Imagine all this is planned. Stell dir vor, wir hätten all das geplant. And then Jesus appears to me. Und dann taucht Jesus vor mir auf. Says, Reinhard, within 24 hours I will come back and life on earth will be over. Und sagt, Reinhard, in 24 Stunden komme ich zurück, das Leben auf der Erde wird vorbei sein. I will not cancel my massage. Ich würde meine Massage nicht absagen. I would enjoy. Ich würde sie genießen. There's nothing in my agenda that I would change. Es gibt nichts auf meiner Agenda, das ich ändern würde. Nothing. Nichts. I would not call my sons and say, oh my God, I've only got 24 hours, let's do a video call for the next 20 hours. Ich würde nicht meine Söhne anrufen und sagen, oh Gott, wir haben nur noch 24 Stunden, lasst uns eine Videokonferenz machen. If I haven't taken care of my sons by now, it's too late if I only have 24 hours left. Wenn ich bisher nicht für meine Söhne gesorgt hätte, dann wäre es jetzt zu spät, wenn wir nur noch 24 Stunden haben. I wouldn't say, oh my God, oh my God, oh my God, let's give the money to the poor. Ich würde auch nicht sagen, oh Gott, ich muss das Geld den Armen geben. If I don't care for the poor during my life, it's too late in the last 24 hours of your life. Wenn ich in meinem bisherigen Leben nicht für die Armen gesorgt habe, ist es in den letzten 24 Stunden zu spät. Oh my goodness, let's learn to love everybody. Oh, du meine Güte, ich muss lernen, jeden zu lieben. How are you going to learn to love everybody in 24 hours if you haven't been learning it in your life? Wie kannst du in 24 Stunden lernen, jeden zu lieben, wenn du das in deinem Leben nicht gelernt hast? You see, we have this weird idea. Wir haben diese seltsame Vorstellung, dass wir Dinge anders machen würden, wenn wir wüssten, dass dies die letzten Momente unseres Lebens auf der Erde sind. I've actually asked this question a lot of people. Und ich habe diese Frage tatsächlich vielen Leuten gestellt. Most people have honestly said to me, yes, I would do things differently. Die meisten haben ehrlicherweise zugegeben, ja, ich würde Dinge anders machen. I find this just sad, really sad. Und das finde ich einfach traurig, wirklich traurig.